Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Auch im Feature bleiben wir im Jahr 1965. Denn damals wurde in der DDR ein Buch veröffentlicht, das im Westen verpönt war und doch aufmerksam gelesen wurde. Das Braunbuch. Wer und was dahinter steckte, das erzählt Thomas Klug in seinem Feature. Meine Damen und Herren, ich eröffne die internationale Pressekonferenz des Nationalrates der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands. Im Präsidium haben zur Beantwortung Ihrer Fragen Platz genommen Herr Professor Albert Norden, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Mitglied des Präsidiums des Nationalrates der Nationalen Front. Eine Pressekonferenz. Die Veranstalter nennen sie internationale Pressekonferenz. International, das sind Reporter der Parteizeitungen der sozialistischen Staaten und einige Vertreter anderer Medien. Die DDR ist in den 1960er Jahren nur von wenigen Ländern anerkannt. Der Mann auf dem Podium spricht nicht, er doziert, er klagt an. Albert Norden veranstaltet regelmäßig Pressekonferenzen. Er weiß, worüber er spricht, ist belesen und vor allem, er ist rhetorisch begabt, was sich nur über wenige Mitglieder des SED-Politbüros sagen lässt. Norden hat eine Botschaft. Es gibt alte Nazis, sie sitzen in hohen Positionen und Regierungsämtern im Westen. Meine Damen und Herren, vor der Welt, vor Europa steht die Frage, als Kommunist und Sohn eines Rabbiners gehörten Albert Norden und seine Familie selbst zu den Verfolgten der Nationalsozialisten. 1933 war Norden vor den Nazis ins Ausland geflohen, in die Tschechoslowakei, nach Frankreich, in die USA. Sein Vater, der Rabbiner Josef Norden, starb 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt. Norden wollte wissen, wer trug Verantwortung in den Hierarchien von Politik, Wirtschaft und Justiz vor 1945 und was wurde aus diesen Leuten nach 1945? Er wollte die Täter entlarven und nannte Namen, viele Namen hochrangiger Vertreter des westdeutschen Staates. Er hatte gute Belege für seine Anschuldigungen, zumeist. Im Westen wollte man davon nichts hören. Alte Nazis in Schlüsselpositionen des neuen Staates. Es gibt ja die überlieferten Fälle, da saß ein KPD-Mitglied nach 1956 vor demselben Richter, der ihn vor 1945 verknackt hat. Und in der Urteilsbegründung erklärt der Richter, er hat ja aus seiner Vorstrafe nichts gelernt. Das ist die Situation. Ich meine, wenn man sozusagen über die wechselseitigen Verkennungen der anderen Seite redet, dann ist es natürlich auch das, was die Kommunisten im Osten immer sehen, wenn sie auf die Justiz in der Bundesrepublik gucken. Dr. Bernd Florath, Historiker bei der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin. Bilfinger Rudolf. SS-Obersturmbannführer und stellvertretender Chef des Amtes II im Reichssicherheitshauptamt nahm an allen grundlegenden Besprechungen des RSHA über die Endlösung der Judenfrage teil. Hervorgetan hat sich Bilfinger auch beim Raub jüdischen Eigentums. Er erarbeitete hierfür die juristischen Grundlagen. Die Dokumente, die Bilfinger dieser und anderer schwerer Verbrechen überführen, wurden von den staatlichen Organen der DDR seit Jahren der westdeutschen Regierung angeboten. Bonn zeigte kein Interesse. So konnte dieser Blutjurist bis zum März 1965 als Oberverwaltungsgerichtsrat fungieren. Er zählt zu jenen Schreibtischmördern, die bis zum heutigen Tag nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Vergangen, vergessen, vorüber. Schafreutle Josef, Doktor, Regierungsrat im Nazi-Justizministerium. Verordnung zur Beschleunigung des Verfahrens in Hochverrats- und Landesverratssachen von 1933. Verordnung über die Bildung von Sondergerichten von 1933. Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe von 1933. Der Mann, der damals am Entstehen dieser Mordgesetze maßgeblich mitwirkte, nutzt seine Erfahrungen heute als Ministerialdirektor im Bundesjustizministerium. Vergangen, vergessen, vorbei. Amedik Ewald, Doktor. Früher Landgerichtsrat in Dortmund, beteiligt an Rassenschande-Urteilen. Heute Landgerichtsdirektor in Paderborn. Vergangen, vergessen, vergessen, vorbei, vorbei. Die Zeit deckt den Mantel darüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Es war eine Seemannsschnulze, die Freddie Quinn damals sang. Aber der Refrain »Vergangen, vergessen, vorüber« entsprach genau dem Geist der Zeit beim Umgang mit der jüngsten Vergangenheit. Sprich nicht drüber. Sprich nicht drüber, sang Wenke Mühre. Es war einer der Schlager des Jahres 1965. Eine Ermunterung zu kleinen Geheimnissen im Liebesleben. Sprich nicht drüber, die Zeit deckt den Mantel darüber. Man hoffte, in Ruhe vergessen zu können. Die Hauptverantwortlichen waren in Nürnberg verurteilt worden. So glaubten viele, so hofften viele, doch die Vergangenheit wollte keine Ruhe geben. Dann kam die Diskussion über den Eichmann-Prozess. Eine heftige Diskussion in der Bundesrepublik. Man diskutierte eigentlich nur zunächst darüber, ob es den Israelis wirklich erlaubt sein sollte, einen Reichsbürger, einen deutschen Staatsbürger wie Eichmann zu entführen. Der Historiker Professor Peter Steinbach. Dann setzte im Grunde die Wirkung dieses Prozesses ein. Die Israelis hatten den Eichmann-Prozess von vornherein angelegt als einen Versuch, die Weltöffentlichkeit aufzuklären über die Dimension der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Der nächste Akt der Auseinandersetzung mit dieser Zeit war der Auschwitz-Prozess. Dieser Auschwitz-Prozess mündete dann eigentlich in die erste deutsche Verjährungsdebatte, hoch umstritten. Frauendorfer, Max, Doktor. Vor 1945 Angehöriger des Stabes Reichsführer SS, Präsident der Hauptabteilung Arbeit des Generalgouvernements, hauptverantwortlich für die Deportation hunderttausender polnischer Bürger. Nach 1945 Direktor Allianz Lebensversicherungs AG, stellvertretender Schatzmeister der CSU. Gajewski, Fritz, Dr. Dr. H.C. Vor 1945 Wehrwirtschaftsführer, Fachgruppenleiter der Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie, an Geheimverhandlungen mit der Wehrmacht über chemische Kriegsproduktion beteiligt, mitverantwortlich für den Einsatz von KZ-Häftlingen als Sklavenarbeiter. Nach 1945 Angeklagter im Nürnberger IG Farben-Prozess, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates Dynamit Nobel AG, ausgezeichnet mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Wenn die Vergangenheit schon nicht vergehen will, könnte man sie doch einfach nicht beachten, einen Schlussstrich ziehen, sie verjähren lassen. Mit der Konsequenz, dass viele Verbrechen der Nazizeit ungesühnt blieben, nur weil sie nicht rechtzeitig verfolgt wurden. Dürfen diese Verbrechen verjähren? Die Debatte, die in der Bundesrepublik 1965 über diese Frage entbrannte, war heftig. Kann man rückwirkend einen Strafzeitraum, einen Verfolgungszeitraum verändern? Und in diese Situation, da schlug dieses Buch ein und machte plötzlich klar, die Juristen, die mit rechtsstaatlichen Argumenten versuchen, die Aufhebung der Verjährung zu verhindern, die haben Interessen. Die haben Interessen, die sind belastet. 1965, das Ende des Dritten Reichs, war 20 Jahre vorbei. Also der Jurist, der 1945 40 war, der war noch in Dienst. Der sprach noch Recht. Und insofern pflanzte dieses Braunbuch wirklich einen Stachel in den Leib der westdeutschen Gesellschaft. Und das gefiel den meisten nicht. Dieses Buch. Ein dickes Buch mit Namen, alphabetisch sortiert von A wie Abbot Josef bis Z wie Zülsdorf Harald. Die Informationen darin sind brisant. Das Buch, das all die Namen und Funktionen auflistet, trägt den Titel Braunbuch, Kriegs- und Nazi-Verbrecher in der Bundesrepublik und in West-Berlin. Und um es noch spannender zu machen, stehen darunter die gesellschaftlichen Bereiche, in denen die Namen zu finden sind. Staat, Wirtschaft, Verwaltung, Armee, Justiz, Wissenschaft. Es gibt ja diese Haupteinträge, wo sozusagen die zentralen Gestalten, um die es politisch natürlich auch ging, eingehender charakterisiert werden. Und dann sind die kleinen sozusagen fast wie Telefonbucheinträge, in denen nicht sehr viel beschrieben ist, hinter denen aber meistens auch Geschichten stecken, die, wenn man sie sich genauer anguckt, schon gravierend sind. Historiker Bernd Florath. Das ist vor allen Dingen im Bereich der Wirtschaft, dreht sich das meistens um die Frage, inwiefern sie beteiligt waren an dem Einsatz von Zwangsarbeitern, an dem Einsatz von KZ-Häftlingen und Ähnlichem, was in den biografischen Einträgen natürlich dann auch schwierig zu beschreiben ist, weil das ist ja so eine mittelbare Verantwortung, so eine Form von Schreibtischtätern, denen man nicht vorwerfen kann, sie hätten irgendwelche Zwangsarbeiter misshandelt. Aber sie haben in ihrem Unternehmen die ganz selbstverständlich eingestellt, benutzt und zu den Bedingungen benutzt, unter denen sie ihnen zur Verfügung gestellt wurden, um das mal fast im Jargon der Zeit zu bezeichnen. Es sind Namen, die in der Bundesrepublik der 60er Jahre mehr oder weniger bekannt sind. Namen von Personen mit unrühmlicher Vergangenheit. Ich war damals noch Schüler, ich hatte es auch. Und habe es auch gelesen und habe auch nach Namen gesucht. Und man konnte also wirklich Hunderte von Juristen dort finden in den Funktionen, die sie früher hatten. Dreher, Eduard, Jurist. Gegen den Gärtner Josef Knoflach erwirkte Dreher beim Sondergericht Innsbruck das Todesurteil, weil er ein Fahrrad unbefugt benutzt hatte und einige Lebensmittel entwendete, also Mundraub beging. Nachdem zwei Beauftragte des Generalstaatsanwalts der DDR in Westdeutschland zwei Todesurteile übergeben hatten, an denen Dreher mitwirkte, avancierte er, gleichsam als Prämierung für seine Verbrechen, vom Ministerialrat zum Ministerialdirigenten im Bundesjustizministerium. Ernst Karl, Professor Doktor. Früher Kammergerichtsrat, stellvertretender Gruppenleiter beim Reichsprotektor in Prag. 1933 SS. Heute Oberlandesgerichtspräsident in Bremen, Chef des Wiedergutmachungssenats in Bremen. Gramm, Hans, Doktor. Früher Ministerialrat im Nazi-Justizministerium, förderndes Mitglied der SS. Heute Senatspräsident beim Oberlandesgericht Hamburg, erster Vorsitzender des Hamburgischen Richtervereins. Es werden Menschen genannt, die dieses System nachweislich -1%, meinetwegen, mitgetragen haben. Und das tat dieser Gesellschaft gut, weil sie endlich über ihre Vorgeschichte diskutierte. Peter Steinbach, wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Ich habe dann nach dem Mauerfall die Bestände im Innenministerium der DDR gesehen, die Kataloge, die Karteikästen, habe gemerkt, das war eigentlich eine Arbeit, die hätte eigentlich auch die westdeutsche Justiz leisten können. Das Interesse der DDR, alte Nazis im Westen zu finden, war riesig. Die Recherchearbeit gewaltig. Überall wurden alte Akten gesucht und ausgewertet. Grundsätzlich erstmal die DDR, also die gesamte Archivverwaltung und so weiter, wurde systematisch durchkämmt auf solche Informationen. Die Kooperation mit den Ostblockstaaten spielte da natürlich eine entscheidende Rolle. Da wurden zum Teil dann eisenbahnwaggonweise Materialien aus der Sowjetunion angeliefert. Nach Polen waren lange Verfilmungsreisen damit verbunden. Es gab auch in andere Richtungen Kontakte, gab es etwa Kontakt zu den Komitees der Widerstandskämpfer in Frankreich zum Beispiel. Sagt Dr. Jens Giesecke vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und er sagt, dass auch das Ministerium für Staatssicherheit in die Recherchen eingebunden war. Die unter anderem systematisch Beutezüge durch Archive in Polen, in der Sowjetunion gemacht haben, dort großflächig Verfilmungen gemacht haben von Dokumenten aus der NS-Zeit und die dann sozusagen zu einem großen Archiv bei der Staatssicherheit in Ostberlin zusammengetragen haben. Das Braunbuch erschien 1965. Es erlebte drei jeweils ergänzte Auflagen. Das Echo war groß. Zunächst natürlich in den Medien der DDR, vor allem im Neuen Deutschland, der SED-Parteizeitung. 21 Minister und Staatssekretäre der Bundesrepublik, 100 Generale und Admirale der Bundeswehr, 828 hohe Justizbeamte, Staatsanwälte und Richter, 245 leitende Beamte des Auswärtigen Amtes, der Bonner Botschaften und Konsulate sowie 297 mittlere und hohe Beamte der Polizei und des Verfassungsschutzes waren einflussreiche Stützen der Hitler-Diktatur. Die SED-Zeitung Neues Deutschland berichtet über die Berichte internationaler Medien. Unter Überschriften wie Braunbuch über Narzissten klagt den Bundespräsidenten an, Südsvenska Dagbladet, oder Mordanklagen gegen westdeutsche Politiker, Schonska Dagbladet, berichten die schwedischen Zeitungen am Wochenende über das Braunbuch. Die offizielle Bundesrepublik jedoch schweigt. Zunächst. Die Zeit war ungünstig für eine Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit. Wieder einmal. Die Größe musste man allerdings haben, zu sagen, ich kann nicht immer alles beurteilen nach der Quelle, aus der es kommt, sondern ich schaue mir an, was diese Quelle erzeugt, was sie hervorbringt. Und von daher hat dieses Buch wirklich eine Wirkung gehabt, und das haben sich auch viele Juristen, vor allen Dingen Referendare und junge Richter, gekauft, um zu sehen, woher eigentlich ihre Ausbilder und diejenigen, die ihnen die Examen abgenommen haben, kamen. Und da waren schon heftige Diskussionen im Gange, die dann im Laufe der Zeit eben wirklich auch dazu führten, dass die Justiz ihre Funktion als Machtinstrument, als Unterdrückungsinstrument nationalsozialistischer Herrschaft irgendwann auch für sich annahm. Real sind die alten Nazis, die wieder in Führungspositionen streben, was in der Adenauer-Ära kein Thema öffentlicher Debatten sein soll. Bernd Florath. Das ändert sich im Grunde genommen erst Anfang der 60er Jahre, als nach dem Ulmer Prozess, der Eichmann-Geschichte, sozusagen eine Reflexion stattfindet. Wir haben hier ein Problem. Und dieses Angebot an die sozusagen über die alten Justizleute in der Staatsanwaltschaft und in den Richtern, geht, Leute, lasst euch doch vorzeitig in Ruhestand versetzen, dann müssen wir jetzt nicht prüfen, weil wir waren angehalten zu prüfen, was denn ihre Karrieren im Dritten Reich waren. Dann müssen wir nicht mehr prüfen. Kriegen sie ihre Pensionen? Ich meine, Witwe Freisler hat die Witwenpension ja, weiß ich wie lange, gekriegt. Und zwar immer aufgrund der Zurechnung, welche Karrierestufe hätte dieser Menschenfresser jetzt in der Bundesrepublik erreicht. Die DDR will, dass die Bundesrepublik wegen der personellen Kontinuitäten ihrer Eliten vor aller Welt auf der Anklagebank sitzt. Der Versuch, 1965 NS-Morde verjähren zu lassen, bietet eine ideale Gelegenheit dazu. 1965 stand an die normale Verjährung der NS-Verbrechen. Das hat die DDR mit einer relativ simplen Sache gelöst, auf zwei Strecken. Erstens hat sie ja das Londoner Statut, das den Nürnberger Prozessen zugrunde lag, als rechtsgültig anerkannt, im Unterschied zur Bundesrepublik. Damit war die Verjährbarkeit der vier Verbrechen, die in Nürnberg verhandelt wurden, ohnehin nicht gegeben. Und dann ist sie darüber hinausgegangen und hat 1964 ein Gesetz erlassen über die Nichtverjährbarkeit von Nazi- und Kriegsverbrechen. Mit diesem Gesetz setzt die DDR die Bundesrepublik international unter Druck. Die Botschaft ist: Im Westen sitzen die Nachfolger der Nazis, die auch vor einem neuen Krieg nicht zurückschrecken würden. Und im Osten sitzen die, die aus der Geschichte gelernt haben und nun den Frieden wollen. Frieden und Sozialismus, gut und böse, in der Gegenwart sollen klar erkennbar sein. Deutschland braucht unseres Erachtens keine Atombomben und keine Landräuber, keine alten und keine neuen Attentäter auf Volks- und Völkerrecht. Deutschland braucht keinen Drang nach Lebensraum außerhalb seiner Grenzen, sondern eine Politik der Verständigung, die auch in Westdeutschland dem Fortschritt, der Mitbestimmung, der Demokratie, der Sauberkeit Raum gibt. Ja, der Sauberkeit. Denn die politische Sauberkeit heute setzt die Bewältigung der schmutzbeladenen Vergangenheit von gestern voraus. Das hat die DDR getan. Das bleibt in Westdeutschland zu tun. Albert Norden, Mitglied des SED-Politbüros und Initiator des Braunbuchs, auf einer Pressekonferenz im Jahr 1966. Dass Norden Jude ist, spielt keine Rolle in der DDR. Mehr noch, es wird verschleiert, indem man das in seinen offiziellen Lebensläufen umständlich so umschreibt. Sein Vater war ein angesehener Akademiker, der in der humanistischen Tradition und gleicherweise im Lateinischen, Griechischen und Hebräischen wie in den deutschen Klassikern zu Hause war. Albert Norden ist überzeugter Kommunist und weiß zugleich, dass seine jüdische Herkunft im real existierenden Sozialismus ein Problem ist. Er weiß um Stalins Judenverfolgungen. Ein langjähriger Freund, der jüdische Schriftsteller Otto Katz, war in einem der stalinistischen Schauprozesse 1952 zum Tode verurteilt und in Prag hingerichtet worden. Persönlich finde ich es eigentlich tragisch, dass Menschen ihre eigene Biografie, ihre eigene Herkunft nicht offen artikulieren. Das ist so ein Stück abgebremster Identität, die sich im Grunde auch erklärt aus diesem verquasten Verhältnis von Sozialisten zum Zionismus und zum Judentum. Hat ja auch Sartre und andere haben das ja auch beschrieben. Es erklärt sich zum anderen allerdings auch aus dem Wunsch nach Normalität. Norden wollte nicht unbedingt primär Jude sein, sondern er war Sozialist, der allerdings in sich trug die Erfahrung dieser Ausgrenzung, dieser Schändung, dieser Gefährdung. Für Albert Norden ist klar, sein Einsatz gegen die Geschichtsverdrängung im Westen ist Teil seines politischen Kampfes. Sein prominentester Fall ist der des Bundespräsidenten Heinrich Lübke. Vor einem Jahr hat die Deutsche Demokratische Republik Dokumente unterbreitet, die ihn als Vertrauensmann der Hitlerfaschisten bei der Ausführung geheimer Vorhaben, als Kommandeur beim Sklaveneinsatz von KZ-Häftlingen, Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern bloßstellten. Teilt Albert Norden in einer Pressekonferenz mit. Heinrich Lübke, der nach 1933 20 Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte, war in die Nazis wegen Korruption anklagen worden, arbeitete später in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde als Bauleiter. Unstrittig ist, dass er dort auch den Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen geleitet hat. Doch Norden wirft Lübke noch mehr vor, dass er als Bauleiter in einem Architekturbüro Pläne für KZ-Bauten entworfen habe. Lübkes Bundespräsidialamt entgegnet, die Unterlagen seien gefälscht. Das jedoch stimmt nicht, so der Historiker Jens Giesecke. Die Diensteinheit des MFS, die dafür zuständig war, die Abteilung 10 der HVA ist das, die für Desinformationskampagnen oder aktive Maßnahmen, um in der Sprache der Zeit zu bleiben, zuständig war, hatte zunächst mal die Aufgabe, dieses Material zusammenzustellen. Wer dann jetzt letztendlich gesagt hat, okay, wir fügen dem jetzt noch ein Deckblatt hinzu, auf dem auch nochmal der Begriff KL oder KZ zu lesen ist, das ist bis heute nicht rekonstruierbar, wer da letztendlich die Entscheidung gab. Es ist aber, dass der gesamte Vorgang als solcher ging sicherlich bis in die höchsten Spitzen des Staates. Von der Fälschung mussten sie nicht unbedingt wissen. Das kann sozusagen auch auf dem Dienstweg sozusagen ein bisschen in der Grauzone hängen geblieben sein. Zumal sozusagen der Tatbestand als solcher, also die Dokumente selbst, um die es da ging, waren ja eben nicht gefälscht. Die Lübke-Kampagne zeigt Wirkung. Die Studentenbewegung und die Neue Linke in der Bundesrepublik machen den unbeholfen wirkenden Bundespräsidenten ohnehin zum Gespött der Medien. Die Enthüllungen aus der NS-Zeit liefern neue Nahrung. Schließlich beendet Lübke seine Amtszeit vorzeitig und die Wahl seines Nachfolgers Gustav Heinemann im Frühjahr 1969 wird zum Auftakt für den Machtwechsel in Bonn. Albert Norden wusste, wie man geschichtliche Enthüllungen politisch wirkungsvoll einsetzen kann. Die DDR sah sich auf der sicheren Seite. Die Mehrheit der hochrangigen Altnazis war im Westen. Der ersten Anschauung nach ist das so, weil man sozusagen erstmal ausgeht davon, dass sozusagen wer was auf dem Kerbholz hatte, eher den Weg nach Westen angetreten ist nach 45. Wirklich belastbare Zahlen gibt es dazu bis heute allerdings nicht. Was wir sehen können, ist sozusagen eine unterschiedliche Struktur. Hochrangige Schreibtischstädter sozusagen haben sicherlich eher den Weg in den Westen angetreten und sind dann dort auch wiederum in hochrangige Positionen erneut gekommen, mit einer extrem hohen Kontinuität. Also ehemalige Polizisten gingen wieder in die Polizei, Juristen gingen wieder in den Justizapparat und so weiter. Waren die Nazis nur in der Bundesrepublik gelandet? Nein, sagt der Historiker Jens Giesecke. Wie ja im Laufe der Jahrzehnte in der Forschung immer deutlicher geworden ist, gab es eben nicht nur die Entscheider, die Schreibtischtäter, die irgendwo oben im Gestapo-Apparat saßen, sondern es gab Tausende, Zehntausende von Angehörigen der Einsatzgruppen der SS. Das waren in der Regel Polizeibataillone, die mit sozusagen Hilfspolizisten zusammengestellt wurden, die oft auch aus einem Arbeiterhintergrund kamen. Das war also sozusagen sozusagen eine ganz andere Struktur von Tätern. Und da sehen wir halt für die DDR ein beachtliches Phänomen, dass die in diesen Kampagnen natürlich erstmal überhaupt keine Rolle spielten, weil sie sozusagen als kleine Lichter, scheinbar kleine Lichter wahrgenommen wurden, die aber tatsächlich an der Grube gestanden hatten und geschossen hatten in Erschießungskommandos oder wenn ukrainische Dörfer oder russische Dörfer sozusagen geplündert und angesteckt wurden, die da genauso unmittelbar beteiligt waren. Albert Norden wollte jeden Mitläufer in der Nazizeit anprangern, solange er noch herausragende Funktionen innehatte. Im Westen. Das führte zu Komplikationen innerhalb der Arbeitsgruppe, die das Braunbuch erstellte. Professor Gerhard Dengler leitete diese Arbeitsgruppe. In einem Interview berichtete er 2002 über seinen Konflikt mit Norden. In seinem heiligen antifaschistischen Zorn, der durchaus verständlich war, zog er die Kreise immer weiter. In der nächsten Ausgabe sollten einige hundert weitere Altnazis entlarvt werden. Aber das waren, mit Verlaub, kleine Fische. Ich hielt es aus mehreren Gründen für politisch falsch, niedere Chargen zu denunzieren, weil sie mal bei der NSDAP oder einer anderen Nazi-Organisation gewesen waren. Man musste jedem Menschen das Recht auf Irrtum und Korrektur zugestehen. Und wie verhielt es sich mit den Millionen Mitläufern und Parteigenossen, die in der DDR lebten? Sie waren doch nicht dadurch besser, weil sie hier lebten. Oder in der Umkehrung, solche Menschen waren nicht deshalb schlechter oder belasteter, nur weil sie Bundesbürger waren. Norden reagierte auf meine Argumente unwirsch und sagte, dann mache ich es eben allein. Nach 3 Ausgaben des Braunbuches war Schluss. Jens Giesecke vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Das ist eines der interessantesten Phänomene dieser ganzen ostdeutschen oder DDR-Vergangenheitspolitik, dass in dem Moment, wo in Westdeutschland 1969 ein sozialdemokratischer NS-Verfolgter und Exilant aus Norwegen, Willy Brandt, an die Macht kam, sozusagen das Feindbild so nicht mehr hundertprozentig funktionierte. Nun war Willy Brandt natürlich in vielerlei Hinsicht sicherlich nicht das, was die Kommunisten jetzt als Bündnispartner gesehen haben. Aber damit war sozusagen diese Stoßrichtung in dieser Eindeutigkeit eben nicht mehr ohne weiteres möglich. Das änderte natürlich nichts daran, dass auch in den 70er Jahren noch in der Bundesrepublik etwa 1975 die Verjährungsdebatten nochmal wieder hochkamen und massive Verhinderung von Strafverfolgung weiterhin stattfand. Forderungen, endlich einen Schlussstrich zu ziehen, gab es auch in den 1970er und 80er Jahren immer wieder. Aber zugleich entbrannten neue Debatten, enthüllten immer detailliertere Untersuchungen, wie tief der Nationalsozialismus die deutsche Gesellschaft bis 1945 durchdrungen hatte. Vielleicht ist das die Funktion dieses Braunbuchs gewesen, dass da dann irgendwann auch mal eine Grenze war. Und wenn man dann bei belasteten Juristen, Generälen, Ärzten, Pädagogen, Hochschullehrern, wenn man dann im Grunde auf die Tatsache ihrer tiefen Verwobenheit, und das ist mehr als nur Kooperation innerhalb eines Regimes zu zeigen, stieß, dann war man eigentlich an dem Punkt, wo man fragen konnte, wie sieht es denn wirklich aus mit den Kosten dieser Kooperation? Was ist eigentlich langfristig teurer? Zu konfrontieren, sich zu konfrontieren, die Konfrontation zu suchen oder billig zu sagen, okay, ich mach mal mit? So Peter Steinbach im Rückblick. Und Bernd Florath? Wenn man sich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus anschaut und sie, sagen wir mal, vergleicht mit ganz analogen Vorgängen, etwa in Japan, was ja sozusagen eigentlich die Vergleichsebene wäre, fand in Deutschland was statt, in Japan nicht. Und man könnte ein bisschen spitz sagen, dieses Braunbuch ist ein Ausdruck dafür, dass diese Auseinandersetzung durch die Konkurrenz der beiden deutschen Staaten unglaublich befördert wurde. Nicht, weil beide Staaten so ein unglaubliches Bedürfnis hatten, sich damit auseinanderzusetzen, sondern weil es natürlich Waffe in diesem Kalten Krieg war und sie gewissermaßen sich die ganze Zeit mit diesen Dingen behagten, um sich selbst als die legitime, die historisch gerechtfertigte Antwort auf die Geschichte des Nazireichs darzustellen. In ihrem Roman Kindheitsmuster beschreibt Christa Wolf die schwere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Der Roman beginnt mit den Worten: Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Kindheitsmuster von Christa Wolf erschien 1976 in der DDR. Das Braunbuch, Albert Norden und die Kampagne zur Entlarvung von Kriegsverbrechern in Westdeutschland. Sie hörten ein Feature von Thomas Klug in der Regie von Beate Ziegs. Technik Christiane Neumann, Sprecher Nadja Schulz-Berlinghoff, Till Hagen und der Autor.